vertieft man sich in die Synopse der ersten drei Evangelien, das heißt, liest und vergleicht man die in den Synopsen übersichtlich nebeneinander gestellten Stellen aus den Evangelien des Matthäus, Markus und Lukas, in denen ihre Verfasser denselben Gegenstand aus der Geschichte des Lebens Jesu erzählen, dann wird man als kritischer Leser förmlich und beständig auf das große Problem gestoßen. Es erwächst aus folgender Beobachtung. Neben der bereits erwähnten sehr nahen literarischen Verwandtschaft der Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, die sich bis in feinste Einzelheiten des Wortlautes, des Stiles und der Sprache erstreckt, fällt sofort eine ebenso starke Verschiedenheit dieser Evangelien nach Form und Inhalt in die Augen. Es bietet sich das Bild eines literarischen Knäuels, in dem Fäden der Verwandtschaft und Verschiedenheit in rätselhaftem Wirrwarr miteinander verschlungen sind. In dieser auffälligen Beobachtung liegt das synoptische Problem begründet. Es lautet also: Wie ist diese merkwürdige Erscheinung des fortwährenden Durcheinanders von literarischer Verwandtschaft und Fremdheit zu erklären? Angenommen, die drei synoptischen Evangelien seien unabhängig voneinander entstanden. Wie soll man dann die Ähnlichkeit und feinsten Übereinstimmungen begreiflich machen? Oder setzen wir den anderen Fall: Diese Evangelien standen, was sich gar nicht leugnen lässt, in irgendwelcher literarischer Verwandtschaft zueinander. Wie soll man nun die starken Verschiedenheiten sowohl im Großen wie im Einzelnen erklären? Dass hier eine knifflige Frage auf Antwort wartet, will vielleicht manchem Leser auf den ersten Blick gar nicht einleuchten. Er hat wohl gar schon, wie er meint, die einzig richtige Lösung ganz von selbst gefunden. Als unbefangener Kopf argumentiert er etwa folgendermaßen: Die Verwandtschaft erklärt sich sehr einfach durch die naheliegende Annahme, dass der Verfasser des zweiten Evangeliums das Werk des ersten Evangelisten, der dritte Evangelist aber die Schriften seiner beiden Vorgänger gekannt und benutzt, das heißt stellenweise wörtlich abgeschrieben hat. Die Verschiedenheiten begreifen sich ebenfalls einfach aus dem Umstande, dass der zweite und dritte Synoptiker die Vorlage bzw. Vorlagen nicht überall getreu abgeschrieben, sondern manche Partien aus irgendwelchen Beweggründen stilistisch und inhaltlich umgemodelt haben. Leider kann solche naheliegende Lösung lediglich als ein guter Einfall gewertet werden, dem wissenschaftlich keine Bedeutung zukommt, weil eben jede solide Beweisstütze fehlt. Wer sich nun vielleicht daran begeben sollte, diese Hypothese, die eine Benutzung des früheren durch die später schreibenden Evangelisten proklamiert, wissenschaftlich zu begründen, der würde sehr bald mit Erstaunen inne werden, wie ungemein hart die synoptische Nuss ist, die er knacken möchte. Um nur auf eine Klippe aufmerksam zu machen: Es liegt durchaus nicht so, dass die literarische Verwandtschaft von Schriftwerken nur aus gegenseitiger Bekanntschaft oder Benutzung zu erklären wäre. Die Verwandtschaft kann auch auf andere Weise zustande gekommen sein. Die Feststellung und Erklärung solcher Verwandtschaftsverhältnisse unter Handschriften ist ein recht häufiges Geschäft der kritischen Philologie. Wer mit ihren Methoden vertraut ist, wird nun auch die Verwandtschaft der synoptischen Evangelien nicht ohne weiteres auf eine gegenseitige Benutzung zurückführen, denn er weiß, dass die Ähnlichkeit möglicherweise noch durch folgende Ursache bedingt sein könnte. Alle drei Evangelisten könnten vielleicht, ohne gegenseitig überhaupt etwas voneinander zu wissen, also ganz unabhängig voneinander, eine gemeinsame Vorlage, etwa ein Urevangelium, benutzt haben. Die Lösung des Problems liegt also nicht etwa einfach auf der Straße, sondern muss auf allen nur möglichen Wegen wie eine Stecknadel gesucht werden. Die eigentlichen Schwierigkeiten stellen sich überhaupt erst beim Suchen ein. Es ist ein Glück, dass die Suchaktion schon seit 2 Jahrhunderten im Gange ist, so dass man sich heute manche vergebliche Arbeit ersparen kann, wenn man die Geschichte dieser Bemühungen kennt. Es handelt sich bei unserem Problem nicht etwa um eine rein theoretische Frage. Der Schweiß, den so viele Theologen in hartnäckigem Ringen um die Lösung vergossen haben und immer wieder von Neuem gern vergießen, gilt einer eminent praktischen Angelegenheit. Man erwartet von einer wirklichen Lösung zum Beispiel die Beantwortung der wichtigen Frage, welcher Evangelist hat sein Evangelium zuerst geschrieben? Insonderheit dreht sich hierbei der Streit um den zeitlichen Ansatz des Markus-Evangeliums. Ist Markus der älteste Evangelist? Im Neuen Testament rangiert bekanntlich Matthäus an erster Stelle und nach altkirchlicher Überlieferung soll tatsächlich Matthäus sein Evangelium zuerst geschrieben haben. Diese Tradition wird nicht nur von allen katholischen, sondern auch von einigen orthodox-evangelischen Theologen heute noch eifrig verteidigt, während die Vertreter der kritischen Theologie das Matthäus-Evangelium mit Vorliebe ans Ende stellen, also für das zuletzt verfasste Schriftwerk halten. Über die Reihenfolge der Entstehung volle Gewissheit zu haben, ist deshalb für den Theologen und jeden Christen so ungemein wichtig, weil die Nachrichten des ältesten Evangelisten, der ja den geschichtlichen Ereignissen am nächsten steht, im Prinzip hinsichtlich der historischen Ursprünglichkeit und Treue den meisten Glauben verdienen. Wer beispielsweise Markus für den frühesten Evangelienverfasser hält, wird sich in der Hauptsache, zumal bei Zweifelsfällen und Widersprüchen, an Markus halten, wenn er nach den sichersten Mitteilungen über die Person und die Lehre des angeblichen Stifters der christlichen Religion fahndet. Nachdem wir sowohl die theoretische Schwierigkeit als auch die praktische Wichtigkeit dieser richtigen Lösung des synoptischen Problems hervorgehoben haben, gehen wir jetzt dazu über, die bisherigen wichtigsten Lösungsversuche anzuführen.